ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen. In diesem Podcast wiederholen wir ganz besondere Radiokrimis aus Deutschland. Historische Unterhaltungshörspiele, die in Vergessenheit geraten sind. Alle stammen aus den Archiven der neuen ARD-Kulturwellen, denn nur dort liegen die Klassiker. Und alte Ansagen, die haben wir natürlich auch wieder. Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. In dieser Ausgabe haben wir einen feinen Psychothriller aus dem WDR für Sie. Die deutsche Autorin Jo Vogt hat ihn geschrieben und er heißt schlicht Schock. Ich weiß selbst nicht, bin ich schuldig oder schuldlos? Verstehe ich nicht. So einfach ist das nicht. Dieser Mann, Marcel Latour, hat Angst und wendet sich an einen Detektiv. Latour weiß nicht, ob ihn seine Erinnerung trügt oder nicht. Ich will endlich Klarheit. Ich habe Angst. Der Schauspieler Hans Quest sprach diese Figur. Quest spielte im Theater, in Funkhörspielen, in Kino- und Fernsehfilmen mit und war zugleich ein vielbeschäftigter Regisseur von Theaterstücken, Heimatfilmen, Komödien und Krimiserien. Ein erstaunlicher Werdegang. Näheres zu ihm erzähle ich Ihnen nach unserem Hörspiel. 1969 wurde Schock im WDR produziert. Die Regie führte Ulrich Lauterbach und neben Hans Quest hört man Hans Hinrich als Detektiv sowie Michael Thomas, Paul Walter Jakob, Marianne Roger und andere. Und interessante Klaviermusik vorne, hinten und zwischendrin. Gute Unterhaltung. Schock. Ein Hörspiel von Jo Vogt. Sind Sie Pierre Andrieux? Ja. Ich bin Marcel Latour. Ich brauche Hilfe. Was, jetzt? So spät? Es ist dringend. Na ja, dann kommen Sie rein. Bitte. Es war ein spontaner Entschluss, Sie aufzusuchen. Morgen hätte ich mir es vielleicht wieder anders überlegt. Seit 8 Wochen quäle ich mich damit herum. Ich will endlich Klarheit. Ich habe Angst. Viele, die einen Privatdetektiv aufsuchen, haben Angst. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Werden Sie erpasst? Nein. Ich fürchte, ich habe einen Menschen getötet. Sie fürchten? Ja, ich glaube fest, dass ich es nicht tat, aber ein Augenzeuge will mich dabei beobachtet haben. Waren Sie betrunken? Ich meine, weil Sie nicht wissen, was Sie taten. Nein. Da muss sich der Zeuge irren oder er lügt. Nein, so einfach ist das nicht. Ich weiß selbst nicht, bin ich schuldig oder schuldlos? Verstehe ich nicht. Bei einem Autounfall erlitt ich eine Kopfverletzung. Als ich im Krankenhaus erwachte, wusste ich nichts mehr über mich. Amnesie? Ja, tagelang war ich ein Namenloser ohne Vergangenheit. Dann tauchten in diesem Nichts Wortfetzen auf, Bilder, Geschehnisse, mein Name. Ja, die Erinnerung kehrte zurück. Zunächst lückenhaft, dann, wie ich glaubte, vollständig. Vielleicht blieb aber doch eine Lücke. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine Frau überfuhr. Sie sollen eine Frau überfahren haben? Vor Wochen? Ja, als ich den Unfall hatte. Man fand mich bewusstlos auf der Straße. Woher kamen Sie und wohin wollten Sie? Ich wollte ein paar Tage im Maurengebirge ausspannen. Ich fuhr spät weg, es war dunkel und goss in Strömen, ein ekelhaftes Wetter. Als ich das Gasthaus Refuge de l'Aigle zwischen Regenschleiern auftauchen sah, war ich heilfroh. Na, Monsieur. Guten Abend. Bei dem Wetter habe ich nicht mehr mit Gästen gerechnet. Haben Sie einen heißen Kaffee? Oh, klar, Monsieur. Wo sollst du noch hingehen? Wo ist Valet Hotel? Wie lange fahre ich da wohl? Ja, bei dem Wolkenbruch eine Dreiviertel bis eine Stunde. Sind ein paar böse Kurven auf der Strecke. Kann ich was zu essen haben? Ja, Schinken, Käse, Eier? Schinken. Kommt sofort. Sind Sie Fußballfan? Warum? Um 11 kommt das Spiel, eine Aufzeichnung. Sie können es hier sehen, wenn Sie wollen. Danke, aber ich fahre lieber los, ehe es die Straße wegschwemmt. Das Spiel fing gerade an, als ich zahlte. Der Wirt gab mir zu viel Geld raus. Er war nervös wegen des Spiels. Die restliche Strecke schien mir noch übler als bis zum Refuge de l'Aigle. Güsse, Kurven, Schlaglöcher, Pfützen. Und dann, mitten auf der Straße, ein Igel. Ohne zu überlegen, wich ich ihm aus, kam ins Schleudern, krachte gegen einen Felsvorsprung und wurde bewusstlos. Zum Glück war ich langsam gefahren, sonst lebte ich jetzt nicht mehr. Gäste vom Hotel Beau Soleil fanden mich nach Mitternacht. Also ereignete sich der Unfall zwischen 23 und 24 Uhr? Ich weiß es genauer. Meine Uhr am Armaturenbrett ging immer richtig. Sie war zerbrochen, aber den Zeigerstand konnte man noch erkennen. 20 Minuten nach 11. Als ich aus dem Krankenhaus kam, sah ich mir meinen Wagen an. Ich erhielt nur noch den Schrottwert dafür. Und wann kam der Augenzeuge zu Ihnen? Kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Eine Zeitung hatte am Tag nach dem Unfall ein Foto von mir veröffentlicht, weil ich an Amnesie litt. Ich dachte zunächst, Gachet wollte mir helfen. Das wollte er auch, aber auf eine ganz andere Art, als ich es erwartet hatte. Ich bin Albert Gachet. Ich erkenne Sie nach dem Foto in der Zeitung, Monsieur Latour. Sie kommen zu spät. Inzwischen weiß ich wieder, wer ich bin. Sind wir uns schon mal begegnet? Wissen Sie das nicht? Ja, als Vertreter treffe ich viele Leute, aber ich habe ein gutes Personengedächtnis. Sie habe ich nie gesehen. Stimmt, Sie konnten mich nicht sehen, aber ich sah Sie. Diesen Augenblick werde ich nie in meinem Leben vergessen. Sie sagen das, als wäre etwas Schreckliches passiert. Sie erinnern sich also wirklich nicht. Ja, woran soll ich mich erinnern? Ich fuhr in jener grauenvollen Nacht auch zum Hotel Beau Soleil mit einer Verwandten. Yvette war groß, blond, sehr hübsch. Und sie trug einen gelben Lackledermantel. Erinnern Sie sich jetzt? Nein. Weshalb erzählen Sie mir das? Yvette hätte meine Tochter sein können, aber sie war meine Mutter, meine Stiefmutter. Mein Vater heiratete sie kurz vor seinem Tod. Yvette mochte mich nicht. In jener Nacht benutzte sie mich als Chauffeur, weil sie sich im Beau Soleil Hotel mit jemandem treffen wollte. Unterwegs fing sie Streit mit mir an und zwang mich zu halten. Ich weiß wirklich nicht, was mich das angeht. Ich kenne weder Sie noch Ihre Yvette. Yvette haben Sie gesehen. Allerdings zu spät. Aber nein, und glauben Sie mir doch, Sie fuhren einen grünen Peugeot 404, Baujahr 67. Es goss. Ja, das stimmt alles. Nachdem Yvette mich gezwungen hatte, anzuhalten, stieg sie aus. Ich hätte sie beleidigt. Sie wollte einen anderen Wagen stoppen. Yvette war unberechenbar. Ich ärgerte mich. Aber trotzdem musste ich ja versuchen, sie von ihrem törichten Vorhaben abzubringen. Und dann geschah es. Scheinwerfer tauchten auf, kamen näher. Yvette in ihrem gelben Lackledermantel sprang auf die Fahrbahn, über die kleine Gießbäche flossen. Sie winkte dem unbekannten Fahrer. Der bremste, sein Wagen kam in Schleudern. Yvette wich zurück, aber das Fahrzeug schoss ihr nach. Sie wurde vom Kühler gegen den Felsen gedrückt und war sofort tot. Ja, das ist tragisch. Auch für den Fahrer. Aber ich begreife immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat. Geistesgegenwärtig setzte der Fahrer zurück. Ein Scheinwerfer war zerbrochen. Der andere brannte noch. Der Mann stieg aus, um nach der Frau zu sehen. Ich stand nur wenige Meter entfernt. Aber Dunkelheit und Regen verbargen mich vor ihm. Ich sah sein Gesicht genau im Scheinwerferlicht. Er beugte sich über die Frau. Er schien wie gelähmt. Da nahm er Yvette auf die Arme, trug sie über die Straße und warf sie in die Schlucht. Ja, der Schock. Er wusste wohl nicht, was er tat. Wie recht Sie haben. Ich sprang auf ihn zu. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich tun wollte. Mit ihm sprechen, ihn ohrfeigen, vielleicht beides. Doch ehe ich ihn erreichte, saß er schon wieder hinter dem Lenkrad und der Peugeot schoss davon. An meinem Wagen, der weiter vorn am Straßenrand stand, raste er nur um eine Handbreite vorbei. Dann schluckte ihn die Nacht. Sie waren dieser Fahrer. Ich? Ich habe Sie deutlich im Licht Ihres eigenen Scheinwerfers gesehen. als sie sich über Yvette beugten. Ich habe ihren Wagen gesehen, den grünen Peugeot. Ich habe beobachtet, wie sie das Mädchen über die Straße trugen und in die Tiefe werfen. Was wollen Sie? Geld? Sie geben es also zu. Ich kann es nicht zugeben, denn es ist nicht passiert. Sie verfolgen einen Zweck mit dieser Geschichte. Sie haben mein Foto in der Zeitung gesehen und meinen, Sie könnten mir etwas anhängen. Wenn Sie es wirklich vergessen haben, ist es wohl normal, wie Sie jetzt reagieren. Ich habe nichts vergessen. Ich litt vorübergehend an Gedächtnisschwund. Aber ich erinnere mich an alle Einzelheiten jener Nacht. Es gibt keine Lücke, in die sich Ihre Geschichte einfügen ließe. Ich verstehe, Monsieur Latour. Eigentlich kam ich nur her, um Gewissheit zu erlangen. Ich wollte erfahren, ob Sie wirklich krank sind oder ein Betrüger. Das ist eine Unverschämtheit. Bleiben wir doch so ruhig, wie es in dieser Situation möglich ist. Die Stunden danach waren die schlimmsten meines Lebens. Sollte ich zur Polizei gehen und Sie anzeigen? Ich hatte es gesehen, Sie waren schuldlos an Yvettes Tod. Ihre einzige Schuld bestand darin, dass Sie die Tote in die Schlucht warfen. Immer wieder drängte sich mir das Bild auf. Sie mussten einen schweren Schock erlitten haben. Es dauerte lange, bis ich einen Entschluss fasste. Ich wollte Sie nicht anzeigen, sondern Sie ausfindig machen und mit Ihnen sprechen. Ich wollte Ihnen sagen, stellen Sie sich. Sie dürfen dann auf Milde hoffen. Am nächsten Abend fand ich Ihr Foto in der Zeitung. Dann haben Sie doch auch gelesen, dass Leute, die mich kannten, aufgefordert wurden, sich zu melden. Warum kamen Sie nicht ins Krankenhaus? Ich wusste nicht, ob Ihre Amnesie echt oder vorgetäuscht war. Außerdem hatten Sie mich nicht gesehen. Also hätte Ihnen mein Besuch nicht geholfen. Und zu welchem Schluss sind Sie jetzt gekommen? Ich glaube Ihnen, dass Sie sich nicht erinnern. Also sind Sie krank. Monsieur Gachet, ich bin einem Igel ausgewichen und deshalb an die Felswand geprallt. Ein Pärchen fand mich nach Mitternacht. Mein zertrümmerter Wagen wurde abgeschleppt. Polizei war am Unfallort. Die Beamten wären auf Blutspuren am Kühler gestoßen, wenn ich eine Frau totgefahren hätte. Nicht bei dem Wolkenbruch. Der Regen wusch alles weg. Wurde die Tote gefunden? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt zur Polizei und Sie erzählen dort Ihre Geschichte. Wollen Sie das wirklich? Aber natürlich, die Sache muss doch geklärt werden. Ich habe keine Frau im gelben Lacklledermantel gesehen. Demnach muss ein zweiter grüner Peugeot unterwegs gewesen sein mit einem Fahrer, der mir ähnlich sah. Die Polizei wird den Mordfahrer finden. Es war kein Mord. Ich kann beschwören, dass Yvette allein die Schuld trug. Die Tote darf nicht da unten in der Schlucht liegen bleiben. Sie haben mich überzeugt, Monsieur Latour. Sie wissen es wirklich nicht mehr. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Und deshalb zeige ich Sie nicht an. Wenn Sie sich der Polizei anvertrauen wollen, bedenken Sie eins. Der Mann, auf den man stoßen wird, sind Sie. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich kann es beeiden. Sie haben die Sache wochenlang ruhen lassen, Latour. Die Sache hat mich wochenlang nicht ruhen lassen, Monsieur Andrieux. Auch der Arzt konnte mir keine Gewissheit geben. Was sagte er denn? Entweder hätte ich den Vorfall nicht erlebt oder perfekt verdrängt. Überlassen wir Verdrängungen den Psychiatern. Sammeln wir Tatsachen. Warum gingen Sie nach dem Gespräch mit Gachet nicht zur Polizei? Weil ich die ganze Geschichte nicht glaubte. Verständlich. Ich gehe davon aus, dass Sie schuldlos sind. Finde ich aber das Gegenteil heraus, so kann ich Sie nicht decken. Wollen Sie unter diesen Umständen, dass ich Staub aufwirble? Ja. Die Tote muss begraben werden. Dann wird auch meine Angst verschwinden. Was fürchten Sie eigentlich? Ich fürchte mich vor mir. Ich ziehe mich an. Wir fahren ins Mauerngebirge. Was, jetzt mitten in der Nacht? Sie waren doch damals auch bei Nacht unterwegs. Ich will die Strecke abfahren. 8 Wochen sind viel zu lange für einen ungeklärten Todesfall. Verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Wie lange habe ich diesmal gebraucht? Etwas über 30 Minuten. Eine halbe Stunde bei einem Durchschnittstempo von 25 vom Refuge de l'Aigle zu Ihrem Unfallort. Heute haben wir eine mondhelle Nacht und trockene Straße. Am 2. November tobte das Unwetter. Sind Sie sicher, dass dies der Ort ist, wo Sie verunglückten? Ja. Sie wurden doch bewusstlos von hier wegtransportiert. Wie können Sie sagen, es war genau hier? Ja, als mir Gachet die unglaubliche Geschichte erzählt hatte, da bin ich zu dem Pärchen gefahren, das mich damals fand. Der Mann kam mit mir her und zeigte mir die Stelle. Es lagen noch Glassplitter dort im Graben. Die Adresse dieses Paares kann ich doch haben. Ja, natürlich. Sie verließen das Refuge de L'Aigle um 11. Punkt 11. Das Spiel war gerade angesagt. Wir werden später kontrollieren, ob das Spiel pünktlich um 11 angesagt wurde. Ist das wichtig? Sehr wichtig. Wenn die Fernsehübertragung um 10 vor 11 begann, können Sie das Mädchen überfahren und in die Schlucht geworfen haben. Begann es aber um 11, so hatten Sie keine Zeit dazu. Ihre Uhr zerbrach 20 nach 11 an dieser Stelle hier. Morgen früh unterhalten wir uns mit dem Wirt im Refuge du Lane. So, schöner heißer Kaffee. Danke. Übrigens, erkennen Sie meinen Begleiter? Nein, nie gesehen. Na, hören Sie mal, auch Sie haben... Marcel, überlegen Sie mal, ob er bei Ihnen schon vor einigen Wochen Kaffee getrunken hat. Ach so, vor Wochen, ja. Ja, es kann sein. Erinnern Sie sich an das Unwetter im November, die Sturmnacht am 2. November? Ja, der November war schlimm. Bei so einem Wetter, da bin ich wie von der Welt abgeschnitten. Da fällt ein Gast auf, der mit Ihnen allein im Lokal ist. Mit Monsieur Latour waren Sie allein. Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber überlegen Sie doch mal, Sie haben Bitte, Marcel. Sind Sie Fußballfan? Tja, und ob. Sie auch? Erinnern Sie sich an das Spiel am 2. November? Moment mal. Wenn Sie es interessiert, sehe ich mal nach. Ich habe nämlich hier die Aufstellung vom vorigen Jahr. August, September, 2. November. Ja, hier ist das. Ja. Das war ein Spiel. Racing Strasbourg gegen Inter Mailand. Mann, haben es die dem großen Favoriten Inter besorgt. Dieser André Durand, der hat doch... Ja. Jetzt denken Sie mal nach. Die Fernsehübertragung, die war für 11 Uhr angesetzt. Es stürmte und goss und da ging die Tür auf. Nein, Irrtum. Jetzt weiß ich alles wieder ganz genau. Es war ein fürchterliches Unwetter mit Wolkenbruch. Ich habe so um 10 hier dicht gemacht und abging's. Ich bin in die Kneipe, wo Leon immer ist. Ein Freund von mir. Er war auch da. Hinterher haben wir tüchtig einen gehoben. Auf den Sieg. Und ehe Sie schlossen, kam da ein Gast? Bei dem Wetter? Kein Mensch. Ich hatte auch keinen bedient wegen dem Spiel. Aber das muss doch ein anderes Spiel gewesen sein. Am 2. November war ich hier. Sie machten mir Kaffee und ein Schinkenbrot und dann sagten Sie, ich könnte das Spiel sehen, wenn ich wollte. Da drüben auf dem Tisch stand das Fernsehgerät. Ein transportables mit grüner Kunststoffhülle. Als ich zahlte, gaben sie mir zu viel raus, weil sie immer wieder auf den Bildschirm starrten. Genau um 11 Uhr ging ich. Sie warnten mich vor den gefährlichen Kurven auf der Strecke zum Beau Soleil Hotel. Na, ich warne jeden, der bei so einem Wetter verehrt. Aber am 2. November nicht. Da war ich selber unterwegs. Haben Sie ein Fernsehgerät? Ja, klar. Ja, aber damals hatte ich keins, sonst wäre ich bei dem Wetter doch nicht ins Tal. Sie kauften das Gerät später? Nein, ich hatte schon, aber es ging nicht. Eben sagten Sie, damals hatte ich keins. Ja, so Redensart. Ich hatte es, aber es war, als hätte ich keins, weil es nicht ging. Wie sieht das aus? Ja, gehen Sie doch rüber, im Nebenzimmer steht's. Grüne Kunststoffhülle? Ganz recht. Man kann es auch von der Terrasse aus sehen, von da aus, wo Sie vorhin gestanden haben. Sonst noch was? Geben Sie mir die Adresse von Ihrem Freund Leon. Ja, wozu? Ja, worum geht's überhaupt? Ich bin Pierre Andrieu, Privatdetektiv. Hier ist meine Lizenz. Ein Schnüffler? Jetzt kapier ich. Der Mann da braucht ein Alibi. Tut mir leid, mit mir nicht. Nicht mal für Geld. Dieser Jean hat ein reines Gewissen, Andrieu. Er lügt nicht, er irrt sich nur. Und sonst hätte er Ihnen nicht doch noch die Adresse von Leon gegeben. Meinen Sie? Ich weiß nicht. Die eine Bemerkung hat mir nicht gefallen. Welche? Mit mir nicht. Nicht einmal für Geld. Wieso denkt er an Bestechung? Leon Roussel. Hier ist es. Bitte, Marcel, schweigen Sie diesmal. Gleichgültig, was Leon sagt. Sie sind ein merkwürdiger Mensch. Ich? Ich komme ja schon. Sind Sie Leon Roussel? Allerdings. Und wer sind Sie? Pierre Andrieu, Privatdetektiv. Dürfen wir einen Augenblick reinkommen? Von mir aus. Ist aber nicht aufgeräumt. Da wartet ja auch keiner so früh. Bei uns ist kurz, ich muss weg zur Arbeit. Detektive kommen oft zu Ihnen. Nein, warum? Sie wundern sich nicht. Worum geht's? Sie sind Fußballfan? Stimmt. Erinnern Sie sich an das Spiel im November? Racing Strasbourg gegen Inter Mailand? Na klar, am 2. November. Ein toller Reinfall für Inter. Sowas vergisst man nicht. Bei einer Aufzeichnung kam erst spät abends. Hab sie in meiner Stammkneipe gesehen, mit einem Freund zusammen. Hut ab. Ihnen fällt alles blitzartig ein. Der 2. November, Ihr Freund. Genau. Wann sprachen Sie mit Ihrem Freund über das Spiel am 2. November? Mit Jean? Hm. Öfters. Weshalb? Ist das ein Verhör? Na, Sie können mir nur helfen. Es geht um die Feststellung, ob Ihr Freund Jean sich irrt. Womit? Mit dem Datum. Monsieur Latour meint, er sei am 2. November im Refuge de l'Aigle gewesen und Jean habe das Spiel dort gesehen. Jean kann sich daran nicht erinnern. Aha. Darum ging's auch, als wir drüber sprachen. Ich wusste nicht mehr, ob Jean in meiner Stammkneipe war, aber nun weiß ich's wieder. Er kam spät und hatte eine böse Fahrt hinter sich. Hatten Sie schon etwas getrunken, als er kam? Um 11 Uhr abends? Na klar. Da hat man schon ein paar Bier weg. Er kam also rein, war völlig durchnässt und sagte... Ja, so genau weiß ich das nicht mehr. Und während des Spieles, da sagte er... Während des Spieles? Da können Sie in meiner Stammkneipe eine Stecknadel fallen hören. Nee, geredet wurde nicht. Latour? Ja, Andrieu. Hm? Ich bin im Refuge de l'Aigle. Ach, ich warte schon lange. War die Suchaktion in der Schlucht erfolgreich? Ja. Ein Mädchen? Blond, groß, hübsch, im gelben Lackledermantel? Eine Tote. Ein gelber Lackledermantel. Woher wissen Sie, dass sie groß war? Ja, von Monsieur Gachet. Nach Gesicht und Fingerabdrücken ist sie nicht zu identifizieren. Die Polizei hat nur einen Anhaltspunkt. Das Gebiss. Ja, der Sturz in die Tiefe. Oder die Verwesung. Nein, Tiere. Hungrige Füchse vielleicht. Das ist ja grauenhaft. Marcel. Hm? Nach außen hin kann ich Sie abschirmen. Den inneren Kampf, den müssen Sie selbst ausfechten. Hab ich es getan? Das sag ich Ihnen, wenn ich dafür Beweise habe. Ich bin Pierre Andrieu, Privatdetektiv. Dürfte ich Sie kurz sprechen, Monsieur Gachet? Bitte nehmen Sie doch Platz. Und Sie auch, Monsieur. Danke. Es geht wohl um die Vermisstenanzeige. Hat man etwas über Yvette Gachet erfahren? Wir brauchen nicht Verstecken zu spielen, Monsieur Gachet. Ich weiß, Sie kennen Marcel Latour. Er hat mir alles erzählt. Alles erzählt? Marcel Latour? Dieser Herr hier? Nein, ich kenne ihn nicht. Was bezwecken Sie mit Ihrem Leugnen, Gachet? Sie können ihm die Wahrheit sagen. Leider verstehe ich kein Wort. Sie werden mir sicher gleich alles erklären. Sie sprachen von einer Vermisstenanzeige. Wer gab sie auf und wer wird vermisst? Ich gab sie auf. Yvette Gachet verschwand am 2. November vorigen Jahres. Sie sagte mir, sie habe eine Verabredung im Beau Soleil Hotel. Das ist oben hinter dem Col de Babou. Danke, ich kenne mich dort aus. Sie kam nie wieder. Am nächsten Morgen rief ich im Hotel an. Sie hatte dort nicht übernachtet. Niemand erinnerte sich an eine attraktive Blondine im gelben Lackledermantel. Ich machte mir zunächst keine Sorgen. Sie ist wild und unberechenbar. Sie konnte ihren Plan geändert haben und sonst wo gelandet sein. Nach einigen Tagen rief ich ihre Freunde und Freundinnen an, soweit ich sie kenne. Als mir niemand etwas über Yvettes Verbleib sagen konnte, erstattete ich Vermisstenanzeige. Und nun kommen Sie. Offenbar wissen Sie, wo Yvette ist. Es befremdet mich, dass ein Privatdetektiv ihretwegen ermittelt. Sie ist weder Ihre Frau noch Ihre Schwester oder Tochter. Wenn Sie Yvette persönlich kennen, werden Sie es nicht glauben. Sie ist erst 20 Jahre alt und doch meine Mutter. Meine Stiefmutter. Mein Vater heiratete Yvette wenige Monate vor seinem Tode. Der Altersunterschied von fast 40 Jahren störte ihn nicht. Ihre verschwundene Stiefmutter, Monsieur Gachet, nahm einen Wagen mit? Nein. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. In jener Nacht tobte ein Sturm und es goss in Strömen. Ich glaube, sie nahm ein Taxi. Sie glauben? Vielleicht überredete sie auch einen Freund, sie hinaufzufahren. Sie war immer von einem Kometenschweif treuer Anhänger umgeben. Die Fahrt mit einem Verehrer wäre für Yvette bequemer und billiger gewesen. Ein Taxi zum Beausoleil-Hotel ist teuer. Yvette warf das Geld mit vollen Händen hinaus. Mein Vater hinterließ ihr sein gesamtes Vermögen. Wie unangenehm für Sie. Danke für Ihr Mitgefühl. Es ist fehl am Platze. Ich komme sehr gut mit dem aus, was mir meine Mutter hinterließ. Ihre Mutter? Nicht Ihre Stiefmutter, Yvette Gachet? Ganz recht, meine Mutter. Sie hat mich wohl missverstanden. Meine Stiefmutter, Yvette, ist vermisst. Nicht tot. Sie können das Testament Ihres Vaters anfechten lassen. Wozu? Ich bin nicht geldgierig. Und ich habe, was ich brauche. Eine beneidenswerte und sehr seltene Einstellung. Soll ich im Fall Yvette Gachet für Sie tätig werden? Nein. Wäre Yvette tot, bekämen Sie das Erbe Ihres Vaters erst, wenn die Leiche gefunden ist. Es scheint eine Manie von Ihnen zu sein, das zu erbende Geld meines Vaters. Eine Berufskrankheit. In Mordfällen zum Beispiel denke ich immer zuerst an die Erben des Opfers und frage mich, ob Sie die Täter sind. Ihr Beruf ist sicher sehr interessant. Yvette Gachet ist nur verschwunden. Sie wurde nicht ermordet. Wie waren Yvettes Zähne? Ihre Zähne? Sie stellen merkwürdige Fragen. Hat sie mal einen Zahnarzt aufgesucht? Hin und wieder, wie jeder ordentliche Mensch. Soviel ich weiß, ging sie zu Dr. Rougier in der Avenue Corot. Angenommen, ich fände Yvette Gachets Leiche. Springe dann ein Bonus für mich raus? Ich bin nicht an Yvette interessiert. Lebendig ist sie Ihnen nichts wert. Tot bringt Yvette Ihnen das Vermögen Ihres Vaters ein. Oder sind Sie nicht Yvettes Erbe? Wie soll ich das wissen? Ein junges Ding von 20 Jahren spricht doch mit Ihrem fast 40-jährigen Stiefsohn nicht über Ihr Testament. Ein junges Ding von 20 Jahren macht vielleicht gar kein Testament. Dann wäre der Stiefsohn automatisch der Erbe. Ich rate Ihnen, Andrieu, werfen Sie mich über Bord und vergessen Sie den Fall. Ich dachte, Sie hätten sich über mich informiert, ehe Sie zu mir kamen. Ja, und? Wenn ich meine Nase erst mal in einen Fall hineingesteckt habe, dann bringe ich ihn auch zu Ende, sofern das in meinen Kräften steht. Selbst wenn der Klient kalte Füße kriegt. Wenigstens einmal hatte ich Glück, als ich Sie engagierte. Ich fürchte mich davor, eines Morgens aufzuwachen und mich zu erinnern. Im Geist nochmal zu erleben, wie ich Yvette überfuhr. Und mit jedem Schritt, den ich mit Ihnen zusammengehe, wächst diese Angst. Statt sich zu verlieren. Sie haben die Strecke abgefahren und herausgefunden, dass ich der Todesfahrer nicht sein kann, wenn ich um 11 im Gasthaus Refuge de l'Aigle war. Aber der Wirt beweist uns das Gegenteil. Und jetzt leugnet Gachet, mich überhaupt zu kennen. Weshalb hier? Vielleicht fürchtete er, als Mitwisser bestraft zu werden. Sie waren dabei, als man die Leiche fand. Von welcher Stelle der Straße aus wurde sie in die Schlucht geworfen? Ich sagte Ihnen ja, wir fanden nur Überreste, verstreut. Der Mantel lag etwa auf der Mitte zwischen Refuge de l'Aigle und ihrem Unfallort. Am Fuß einer Steilwand, die 20 Meter bis zur Straße aufragt. Was wollen Sie denn hier im Polizeipräsidium? Informationen geben und bekommen. Inspektor Bonnard von der Mordkommission ist mein Freund. Einen Moment lang dachte ich. Aber Ihnen kann ich ja wenigstens vertrauen. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie auch an mir zweifelten. Ihnen spielt man böse mit, wie es scheint. Warten Sie auf mich. Na, Pierre, bist du gekommen, um wegen des Kapitalverbrechens auszupacken? Es kommt darauf an, wie offen du bist, Paul. Woher wusstest du von der Toten am Col de Babou? Mein Klient hat ein Recht auf Diskretion. Du sprichst von einem Kapitalverbrechen. Steht das fest? Konnte dir das aus den Fragmenten entnehmen, die von der Toten übrig waren? Du stellst mir Fragen und dein Klient hat ein Recht auf Diskretion? Tja, ich komme ja nicht mit leeren Händen. Was hast du für mich? Es wird schwierig sein, sie zu identifizieren. Ja, fast unmöglich. Keine Fingerabdrücke, kein Gesicht, nur Knochen. Vielleicht kenne ich die Adresse ihres Zahnarztes. Pierre, als dein Freund warne ich dich. Wen immer du deckst, lass ihn fallen, erzähle mir, was du weißt. Information gegen Information. Welche Anhaltspunkte habt ihr, dass ein Kapitalverbrechen vorliegt? Wenn ein Mädchen dort spazieren gegangen und von der Klippe gefallen wäre, hätte sie auch zu Tode gestürzt. Sieht aber so aus, als sei das Mädchen vorher von einem Auto überfahren worden. Und da liegt der Schluss nahe, dass der Todesfahrer das tote oder schwer verletzte Mädchen in die Schlucht warf, weil er hoffte, dort würde es nie gefunden. Oder zu spät für Ermittlungen. Wieso sieht es so aus? In dem gelben Lackledermantel stecken Glassplitter. Und unsere Laboranten versichern, dass diese Splitter von einem Autoscheinwerfer stammen. Danke, Paul. Der Zahnarzt heißt Rougier und wohnt in der Avenue Coro. Du spielst gefährlich. Ist der Kerl das wert? Ich hoffe es. Ich glaube an seine Schuldlosigkeit. Natürlich bin ich nicht davor gefeit, hintergangen zu werden. Wie lange, meint der Polizeiarzt, hat die Tote in der Schlucht gelegen? Ja, das ist das Problem. Einige Wochen. Du weißt ja, Tierfraß. Genaues kann man nach dieser Zeitspanne nicht mehr sagen. Nein, nicht nach so langer Zeit. Die Zeit, die war nötig zur Verschleierung einer Tatsache. Aber welcher Tatsache? Ich höre dich nur reden. Sagen willst du nichts. Entschuldige, Paul. Morddezernat, Inspektor Bonnard? Ja, den Fall bearbeite ich. Mit wem spreche ich denn? Wo steht er? Ja, ich habe notiert. Nun seien Sie mal vernünftig und geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse. Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir die Informationen vertraulich behalten. Hallo? Hallo? Ah. Eingehängt. Einer der üblichen anonymen Anrufe. Vielleicht ein Schabernack. Und trotzdem müssen wir all diese Hinweise überprüfen. Worum dreht es sich denn? Es ging um die Tote in der Schlucht. Die Extrablätter müssen auf der Straße sein. Oder es war einer, der unsere Suchaktion am Col de Babou beobachtet hat. War es ein Selbstbezichtiger? Nein, Denunziant. Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Leichenfund am Col de Babou einen Wagen suchen, sagte er, in einer Garage in der Avenue de la Rose steht er. Es ist ein grüner Peugeot. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht, Marcel. Und jetzt rollt er auf uns zu. Auf mich, nicht auf Sie. Sie wollen mir nur Mut machen. Wenn Sie ein Verbrechen begangen haben, bin ich jetzt auch dran. Denn ich habe Ihren Namen verschwiegen. Warum? Es ist gleichgültig, wann ihn die Polizei erfährt. Gachet wird ihn nennen. Vielleicht nicht. Ich denke, eher wird der Polizei dieselbe Rolle vorspielen wie mir. Trotzdem ist es möglich, dass Sie sehr bald verhaftet werden. Sie haben geschwiegen? Gachet, meinen Sie, wird schweigen und trotzdem werde ich verhaftet? Wie ist denn das möglich? Sie sagten mir, Ihr Wagen sei längst verschrottet. Sind Sie sicher? Als ich aus dem Krankenhaus kam, sah ich ihn mir an. Er stand auf dem Gelände eines Schrotthändlers. Ich bekam nur noch ein paar Francs dafür. Mehr war er nicht wert. Einer bestimmten Person war Ihr Wagen ein Vermögen wert. Diese Person kaufte ihn einem Schrotthändler ab und gab der Polizei den Hinweis, wo der Wagen des Todesfahrers zu finden sei. Es kommt nur noch darauf an, wie schnell die Polizei die Brücke von Ihrem grünen Peugeot zu Ihnen schlägt. Gefängnis? Nein, das ertrage ich nicht. Ich möchte weg. Sich selbst entfliehen? Sich selbst entfliehen können Sie nicht. Als Sie noch nicht einmal wussten, ob es am Col de Babou wirklich eine Tote gab, kamen Sie zu mir. Ich habe Angst, sagten Sie. Angst, einen Menschen getötet zu haben. Glauben Sie, diese Angst würde Sie je verlassen, solange der wahre Todesfahrer nicht gefunden ist? Es gibt ihn also? Er rief eben die Polizei an. Sie haben doch nicht mit dem Inspektor telefoniert. Natürlich nicht, ich bin ja nicht verrückt. Eben. Zweifeln Sie nie mehr an Ihrer Zurechnungsfähigkeit oder an ihrer lückenlosen Erinnerung. Ich habe dich hergebeten, Pierre, weil ich dich noch einmal warnen will. Ein wahrer Freund. Wir fanden den grünen Peugeot in der Garage, die uns der Unbekannte nannte. Die Splitter, die im Mantel der Toten stecken, stammen vom Scheinwerfer dieses Wagens. Unsere Laboranten sagen, ein Irrtum sei ausgeschlossen. Im Wagen wimmelte es von Fingerabdrücken. Sie brachten uns zunächst nicht weiter, aber in der Verkehrsunfallkartei ist er vermerkt. Marcel Latour wurde am 2. November bewusstlos gefunden. Polizeibeamte veranlassten den Abtransport seines Wagens, desselben, den wir in der Garage fanden. Und was glaubst du, wo geschah dieser Unfall? Die Welt ist groß. Und du wirst dir nach diesem Fall einen neuen Beruf suchen müssen. Der Unfall ereignete sich am Babu-Pass, etwa dort, wo wir unter der Steilwand die Überreste der Toten fanden. Hat der Zahnarzt ihr Gebiss identifiziert? Willst du mich daran erinnern, dass du mir einen Dienst erwiesen hast? Ja. Die Tote ist Yvette Gachet. Und seit wann wird sie vermisst? Ja. Seit dem 2. November. Es war eine Sturmnacht und sie wollte zum Hotel Beausoleil. Dieses Hotel liegt in der Nähe des Babu-Passes. Der 2. November ist das letzte Glied in der Kette. Der 2. November. Natürlich. Das ist der letzte Mosaikstein, der mir zum Bilde gefehlt hat. Der 2. November. Und die lange Zeit, die verstreichen musste. Die Amnesie. Gut ausgeklügelt. Aber nicht perfekt. Kein Zufall im Spiel. Alles Planung. Wir pack endlich aus. Ja, das werde ich. Aber erst muss ich noch etwas beweisen. Und das wird Schuhsohlen kosten. Ich muss eine Tote lebendig machen. Für einige Stunden. Spar dir die Mühe. Es ist alles bewiesen. Marcel Latour überfuhr das Mädchen. Vielleicht war er betrunken. Um der Strafe zu entgehen, warf er es in die Schlucht. Kein Mensch hätte ihn je verdächtigt, aber als er weiterfuhr, versagten seine Nerven und er baute den zweiten Unfall. Ich habe mir eine Skizze von der Gegend gemacht. So muss es gewesen sein. Aufgrund dieser Tatsache ließ ich ihn festnehmen. Zwei Dinge passen nicht in deine Theorie. Ein Mädchen geht dort in der Einsamkeit allein spazieren bei Sturm und Regen. Bist du sicher, dass Latour sie nicht kannte? Hast du das geprüft? Nein. Na also. Und wer machte sich die Mühe, den Peugeot zu kaufen, in einer Garage unterzubringen und dir den Hinweis auf den Todeswagen zu geben? Natürlich Marcel Latour. Er wäre nicht der erste Täter, der im Grunde bestraft werden will. Wenn du den Käufer findest, Paul, hast du den Mörder von Yvette Gachet? Ich denke nicht an Mord. Fahrlässige Tötung. Bei dem Unwetter hat er sie zu spät gesehen. Wäre nüchtern gewesen, hätte er die Leiche nicht beseitigt. Sprich du doch mit ihm, Pierre. Er schweigt beharrlich, aber alle Beweise deuten auf seine Schuld. Sag ihm, dass es besser für ihn ist, wenn er gesteht. Ja, ich spreche mit ihm. Aber es war Mord. Endlich. Du hättest ihn von Anfang an nicht decken dürfen. Und jetzt sagst du mir sogar, dass er ein Mörder ist. Nein, ich sagte, es war Mord. Den Mörder habe ich dir nicht genannt, Paul. Wie geht's Ihnen, Marcel? Sprechen Sie leise. Der Beamte da drüben hat gute Ohren. Es geht mir gut. Allmählich kehrt die Erinnerung zurück. An was? An die Tat. Sie fantasieren ja. Nein, nein, sie nimmt Gestalt an. Die große blonde Yvette mit dem gelben Lackledermantel. Nehmen Sie auf, Marcel. Ich war nicht im Refuge de Legel. Ich trank dort keinen Kaffee. Das Fußballspiel. Vielleicht hörte ich im Radio eine Reportage. Als ich durch das Unwetter fuhr, dachte ich, wie schön es wäre, einen heißen Kaffee zu trinken. Für kurze Zeit aus der Nacht in einen hellen, warmen Raum zu kommen. Ich dachte nur daran. Aber ich war nicht dort. Ich fuhr. Kurven, Regenwände, Sturmböen, Gießbäche auf der Straße. Und dann tauchte ein heller Fleck auf. Gelbes Lackleder reflektierte das Licht meiner Scheinwerfer. Schweigen Sie. Warum? Jetzt, da ich mich endlich erinnere? Ich muss es sagen, es ist wie ein Zwang. Es dauert nur so lange wie ein Atemzug, aber mir kommt es vor wie eine Ewigkeit. Yvette winkt, ich bremse. Der Wagen tänzelt auf dem nassen Asphalt wie ein scheuendes Pferd. Yvette weicht zurück, gegensteuern. Vielleicht kann ich um Haaresbreit an ihr vorbeikommen. Ich will es nicht sehen, aber meine Augen bleiben geöffnet. Der Kühler drückt sie gegen den Fels. Endlich steht der Wagen. Ich setze zurück. Ich steige aus. Ich beuge mich über sie. Sie ist tot. Ich handle wie in einem Albtraum. Ich nehme sie auf die Arme. Sie ist zierlich und doch wird sie für mich zu einer schweren Last. An meinen Füßen klebt Schlamm, der mich festhalten will. Jeder Schritt ist mühsam. Ich komme zum Abgrund. Ich lasse sie fallen. Sie sackt wie ein Stein in die Tiefe. Mir wird schwindelig. Fast wäre ich auch gestürzt, aber ich stehe noch. Langsam drehe ich mich um, steige in meinen Wagen und rase davon. Irgendwann bilde ich mir ein Igel wäre auf der Fahrbahn. Nicht noch ein Wesen töten, denke ich. Und dann ist Leere um mich. Schwarze Watte. Ich habe sie ausreden lassen. Und jetzt schildern sie das nie wieder. Es war nicht fahrlässige Tötung, es war kaltblütiger, berechneter Mord. Nein, ich bin... Nein, nein, nicht Sie. Der Mann, der Ihren Schrottreifenwagen kaufte. Das war ich auch. Der Inspektor hat es mir erklärt. Vielleicht kommt mir die Erinnerung daran auch noch, wenn ich lang genug in einer Zelle sitze. Denken Sie nur darüber nach, dass ein Mörder frei herumläuft. Er hat Yvette umgebracht. Ich werde es beweisen, und zwar ehe Sie hier überschnappen. Lassen Sie endlich die Finger von mir, Pierre. Ich will Sie nicht mitreißen in die Tiefe. Jawohl. Sie kommen sich vor wie ein Ertrinkender und Sie benehmen sich genauso. Statt sich von mir retten zu lassen, stoßen Sie mich weg. Ich könnte Sie hier herausholen, aber ich tue es nicht. Hier sind Sie nämlich sicherer. Sicherer? Ich denke nicht daran, mich umzubringen, weder hier noch draußen. Hey, Sie! Ich will wieder in meine Zelle. Moment noch. Sie machen sich lächerlich mit Ihren Versuchen, mich auszuhalten. Ich bin Ihr Mitwisser. Bisher habe ich Sie gestützt, jetzt bereue ich es. Denn wenn Sie verurteilt werden, muss ich mir einen neuen Beruf suchen. Daran kann auch der Inspektor nichts mehr ändern. Einem Mitwisser an einem Kapitalverbrechen nimmt man die Lizenz ab. Also bin ich doch Ihr Verhängnis, wie der Inspektor meint. Allerdings, wenn Sie Paul schildern, wie Yvette in Ihrem Hirn allmählich Gestalt annimmt, wie Ihr Kühler das Mädchen an die Felswand drückt, wie Sie Yvette in die Schlucht warf. Das werde ich nicht tun, Pierre. Ihretwegen werde ich schweigen wie bisher. Sie werden schweigen? Ihnen glaube ich kein Wort. Sie brennen darauf, Paul, alles das zu erzählen, was Sie mir sagten. Es ist wie ein Zwang, nicht wahr, Marcel? Sie können das nächste Verhör gar nicht erwarten. Wachtmeister, ich bin fertig mit ihm. Bringen Sie ihn in seine Zelle. Und wenn er verlangt, verhört zu werden, dann melden Sie es Inspektor Bonnard. Marcel Latour ist reif. Namen Jean. Sie schon wieder. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Das ist ein großer Irrtum. Sie werden vieles sagen. Die volle Wahrheit. Raus. Gehen Sie freiwillig, sonst helfe ich nach. Ich gehe nicht. Und Sie rühren mich nicht an. Wenn Sie wollen, sprechen wir hier drin, wo uns jeder hören kann. Für Sie wäre es günstiger, wir gingen vor die Tür. Ich denke gar nicht dran. Was hat Ihnen der Mann erzählt, der Sie zu Ihrer falschen Aussage verleitete? Deshalb sollten Sie für ihn lügen. Er muss Ihnen einen harmlosen Grund genannt haben, nicht den wahren. Denn Sie sind zu feige, um einen Mörder zu decken. Seinen Mörder? Sie haben von der Toten in der Schlucht gehört? Ja, klar. Das Mädchen wurde vorsätzlich und kaltblütig ermordet. Und zwar von dem Mann, der Ihnen Geld gab, damit Sie leugneten, dass Marcel Latour hier war. Ach, Unsinn. Ich sage nichts, was ich nicht beweisen kann. Ihr Freund Leon, der wird vor Gericht umfallen. Sie haben mehrfach mit ihm über den 2. November und das Spiel gesprochen. Anfangs erinnerte er sich nicht, es mit Ihnen gemeinsam gesehen zu haben. Sie überzeugten ihn davon. Den Rat dazu gab Ihnen der Mann, der Sie bestach. Ein Meister im Einreden. Sie sind nicht besonders helle, aber er kaut es Ihnen vor. Und es funktionierte bei Leon. Fast. Nach 2 Monaten lässt sich das machen. Aber Ihr Fernsehgerät war nicht in 2. Ich habe Zeugen, die am 1. und 3. November bei Ihnen hier Programme sahen. Die werden vor Gericht aussagen. Ich habe es am nächsten Morgen repariert. Es war nur eine Kleinigkeit. Gut. Ich wollte Ihnen eine letzte Chance geben. Jetzt fahre ich in die Stadt und hole Inspektor Bonnard von der Mordkommission. Er wird einen Haftbefehl gegen Sie mitbringen. Gegen mich? Ich habe nichts verbrochen. Doch, Sie decken einen Mörder. Wenn Sie jetzt die Wahrheit sagten, könnte man vielleicht vergessen, dass Sie die Polizei irreführten. Also schön, gehen wir für einen Augenblick vor die Tür. Nein. Wir fahren in die Stadt und Sie sagen dem Inspektor, was Sie wissen. Ich kann Ihnen für die Irreführung keine Straffreiheit garantieren. Das kann nur Inspektor Bonnard. Kommen Sie. das denn? Ich denke, Sie fahren mich zum Präsidium. Ist das Ganze eine Falle? Nein, Jean. Diesmal haben Sie es nicht mit einem Verbrecher zu tun. Wir holen hier eine wichtige Zeugin in dem Mordfall ab. France Dupont. Ich bitte Sie, nicht mit ihr zu sprechen. Ich kenne überhaupt keine France Dupont. Na, dann sperren Sie die Augen auf. Da kommt sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Monsieur Gachet, dass Sie meine Freilassung erwirkten. Sie brauchen sich nicht zu bedanken, Latour. Ich wollte Ihnen von Anfang an helfen, denn ich weiß ja, dass Ihnen Yvette vor den Wagen lief. Bitte, Monsieur Gachet, sagen Sie das auch der Polizei. Leugnen Sie nicht, dass Sie dabei waren. Ich kann's mir ja mal überlegen, Latour. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich Sie damals gedeckt habe. Ich müsste dann zugeben, dass ich mich aus Mitleid strafbar machte. Aber Sie werden auch so aus der Sache herauskommen. Nicht ohne Ihre Aussage. Meine Güte, sind Sie hartnäckig. Für alle Beteiligten wäre es besser, Sie hätten Ihre Erinnerungen nie zurückgewonnen. Es ist zu gefährlich. Gefährlich? Für wen? Vielleicht für mich. Willst du nun endlich auspacken, Pierre? Ja, Paul, es ist soweit. Würdest du bitte Latour holen lassen? Latour ist frei. Frei? Auf Kaution entlassen. Wer stellte die Kaution? Gachet. Er engagierte auch den besten Anwalt für Latour, sonst wäre die Freilassung nicht so rasch erfolgt. Aber wir hätten Latour nicht rauslassen sollen. Auf keinen Fall. Es wurden nämlich weitere Tatsachen ermittelt, die gegen ihn sprechen. Weitere? Jawohl. Kurz nachdem Latour dem Schrotthändler seinen Wagen verkauft hatte, rief er ihn an und kaufte ihn zurück. Latour? Ein Abschleppdienst holte den Unfallwagen ab. Auch der Abschleppdienst wurde von Latour telefonisch beauftragt. Beide Firmen erhielten Zahlungsanweisungen und der Absender lautete... Latour. Komm, wir müssen sofort zu ihm fahren. Warum lässt du deine beiden Zeugen unten im Wagen warten? Hör mal. Wieso ist es Marcel für Sie gefährlich, dass ich meine Erinnerung zurückgewann? Was wollen Sie mit der Pistole? Den Fall endlich... Pistole, wir müssen sofort... Nicht den Nerven verlieren, Paul. Was Gachet jetzt ausplaudert, würde er dir nie freiwillig sagen. Und vorläufig drückt er nicht ab. Dazu ist er noch zu weit vom Opfer entfernt. Wenn er Marcel umbringt, muss es wie Selbstmord aussehen, sonst nützt das Gachet nichts. Ich dachte, mit Ihnen hätte ich einen Haupttreffer gemacht. Ein Mann bieder, anständig, weich und labil. Es war leicht, Ihnen etwas einzureden. Doch dann kam der Detektiv und stärkte Ihnen den Rücken. Sonst hätten Sie längst alles gestanden. Ich habe Yvette also nicht überfahren? Und Sie wussten es? Sie werden es keinem erzählen, weil Sie in wenigen Sekunden Selbstmord verüben. Dazu treiben Sie mich nicht. Treiben? Nein. Ich erledige es selbst. Wie Sie sehen, trage ich Handschuhe, Latour. Bei einem Selbstmord muss der Schuss aus dem... Hallo. Was geht hier vor? Gut, dass Sie kommen, Inspektor. Dieser arme Mensch ist völlig verzweifelt. Er wollte sich eben erschießen, vor meinen Augen. Mit Mühe konnte ich ihm die Pistole aus der Hand winden. Sie lügen, Gachet. Geben Sie die Waffe her. Aber gern, Inspektor. Ich hätte sie Ihnen sowieso gegeben. Was sollte ich damit? Jetzt nützt sie Ihnen wirklich nichts mehr, Gachet. Bitte, Paul, hol die Zeugen herauf. Ich sorge hier für Ordnung. Setzen, Gachet. Schauen Sie sich den Mann an, der im Sessel sitzt, Jean. Haben Sie schon mal gesehen? Ja, das ist er. Wer? Ich? Ich kenne den Mann nicht. Jean wusste nichts von Mord. Und mit Mord will er nichts zu tun haben. Nein, du Dreckskerl, mit Mord nicht. Nicht mal für Geld. 200 Francs hat er mir bezahlt, damit ich sage, der andere da war am 2. November nicht bei mir. Mich legen Sie nicht rein. Du brachtest mich der Lösung näher, Paul, als du sagtest... Nach 2 Monaten sei die Todeszeit nicht mehr genau zu bestimmen. Weshalb verstrich diese Zeit? Weil Gachet den Fall nicht meldete und weil er Latour davon abhielt, zur Polizei zu gehen. Ich? Niemals. Sie. Damals. Ich fragte mich, warum Sie verhindern wollten, dass die Zeit des Todeseintritts genau bestimmt werden könnte. Es wurde mir klar, als der Inspektor sagte, der 2. November sei das letzte Glied in der Kette. Er war es. auch in meiner Kette. Taschi, stehen bleiben! Hände in den Nacken! So ist es vernünftig. Setzen Sie sich wieder. Weiter, Pierre. Die Leiche durfte nicht sofort entdeckt werden, weil Gachet die Reihenfolge der Ereignisse umgekehrt hatte. Es begann, als Gachets Vater das fast 40 Jahre jüngere Mädchen Yvette heiratete und zu seiner Alleinerbin machte. Gachet gibt vor, Geld sei ihm völlig gleichgültig. Das ist eine Schutzbehauptung, denn Geldgier ist das Mordmotiv. Das junge Ding, so nannte Gachet Yvette, machte kein Testament. Gachet ist Yvettes einziger Verwandter und erbt automatisch das Geld seines Vaters nach Yvettes Tod. Irgendwann entschloss er sich, Yvette zu töten. Die Gelegenheit zum perfekten Mord sah er, als er einen Zeitungsartikel las. Ein Mann hatte am 2. November einen Autounfall erlitten und lag nun mit Amnesie im Krankenhaus. Jetzt handelte Gachet. Unter einem Vorwand brachte er Yvette zum Babu-Pass. An Latours Unfallstelle hatte er sich Splitter des Scheinwerfers besorgt, da er wusste, solche Indizien verwesen nicht. Er tötete Yvette, drückte die Splitter in ihren Mantel und warf die Tote in die Schlucht. Das tat er am 4. November. Yvette starb nicht am 2., sondern am 4. Um das zu verschleiern, musste Zeit verstreichen, ehe die Leiche gefunden wurde. Wäre Latours Amnesie nicht geheilt worden, so hätte man den Mord wohl nie geklärt. Gachet besuchte Latour. Dessen Erinnerung war wieder lückenlos, aber beharrlich versuchte Gachet, Latour die Tat einzureden. Wenn Gachet Yvette beerben wollte, musste die Leiche gefunden werden. Zu bereitwillig nannte er mir Yvettes Zahnarzt. Er brannte darauf, dass die Tote in der Schlucht identifiziert wurde. Theorie, es fehlen die Beweise. Irrtum. Den Beweis haben wir. Die Zeugin wartet draußen. Ich frage mich nur, wieso sie die Party nicht mit einkalkulierten. Die Party? Aha. Sie wussten gar nicht, dass Yvette auf einer Party war? Sie war fast jede Nacht auf Partys. Was ging das mich an? Vor einem Mord, den man zurückverlegen will, informiert man sich. Sie mussten sich zwar beeilen, denn der 2. November musste die Mordnacht sein. Und sie erfuhren erst am 3. abends von Marcells Unfall und Amnesie. Trotzdem erkundigten sie sich. Ein Mann wie sie kalkuliert so viel wie möglich ein. Sie fragten Yvettes Freunde. Und was antworteten die ihnen? Ich habe mich nur erkundigt, ob jemand wusste, wo sie sein könnte, weil sie verschwunden war. Niemand konnte Auskunft geben. Ich weiß. Yvettes Freunde sagten ihnen, wir feiern oft und nächtelang, es fließt viel Alkohol. Wer erinnert sich da an ein Datum? Ja, so ungefähr. Auch ich befragte Yvettes Freunde. Sie hatte viele. Die meisten gaben mir dieselbe Auskunft wie Ihnen. Natürlich. Ich habe Yvette als vermisst gemeldet. Und die Polizei um diskrete Behandlung der Anzeige gebeten. Yvette war wild. Weshalb sollte ich sie blamieren? Aufsehen sollte nicht Yvettes wegen vermieden werden, sondern nur, damit Yvettes Freunde nicht hellhörig würden. Jene Freunde, die am 3. November mit ihr tranken. Vielleicht noch am 2., am 3. bestimmt nicht mehr. Keiner von denen ist ernst zu nehmen. Bei den Partys gibt es nicht nur Alkohol. Ich weiß. Es war für mich schwierig, eine glaubwürdige Zeugin zu finden. Mademoiselle Dupont, bitte kommen Sie herein. Ja, Monsieur Andrieu. Wann sind Sie geboren? Am 3. November. Irrtum ausgeschlossen? Völlig. Sie waren an Ihrem Geburtstag auf einer Party? Ja, ein Reinfall. Wieso? Die anderen feierten schon seit Stunden. Ich kam nüchtern hin, sowas ist scheußlich. Ich ging bald wieder. Sahen Sie Yvette Gachet? Natürlich. Ich brachte sie ins Taxi. Yvette hatte genug. Und Sie irren sich nicht im Datum. Würden Sie einen miesen Geburtstag vergessen? Danke, Mademoiselle Dupont. Nimm ihn fest, Paul. Augenblick. Gachet, was hätten Sie getan, wenn Marcel Latour entgegen Ihrem Rat sofort zur Polizei gegangen wäre? Einer von denen hatte Geburtstag. Bitte? Oh, Inspektor, ich ging erst zu Latour, als ich mich am Babu-Pass umgesehen hatte. Schon als Latour aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war der Zustand der Leiche für meine Zwecke zufriedenstellend. Tierfraß. Ich habe viel darüber gelesen in den letzten Monaten. Widerlich. Geben Sie mir etwas Wasser. Mir ist schlecht. Na, Marcel, wie fühlen Sie sich jetzt? Erholungsreif. Ich verlasse die Stadt für ein paar Tage. Das darf ich ja jetzt wieder. Sehr vernünftig. Und ich weiß genau, wohin Sie nicht fahren. Sie hörten Schock, ein Kriminalhörspiel von Jo Vogt. Es sprachen Privatdetektiv Pierre Andrieu, Hans Hinrich. Der Vertreter Marcel Latour, Hans Quest. Der Zeuge Albert Gachet, Michael Thomas. Der Inspektor Paul Bonnard, Paul Walter Jakob. Der Gastwirt Jean, Jaromir Borek. Sein Freund Leon Roussel, Lothar Ostermann. Und die Zeugin France Dupont, Marianne Roger. Die Regie hatte Ulrich Lauterbach und dieses Hörspiel lief erstmals am 27. Mai 1969. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Die Autorin Jo Vogt heißt eigentlich Gudrun Vogt. Sie schrieb unter verschiedenen Pseudonymen unzählige Science-Fiction- und Kriminalgeschichten für Heftroman- und Taschenbuchreihen. In den 50ern war die gelernte Schauspielerin in einigen Funkhörspielen dabei, doch Schock blieb ihre einzige Hörspielproduktion als Autorin. Seit 8 Wochen quäle ich mich damit herum. Ich will endlich Klarheit. Ich habe Angst. Das hier war noch einmal Hans Quest als der unglückliche Marcel Latour. Hans Quest war Jahrgang 1915. Er war eher mit dem Hörspiel verbunden. Und jetzt hören wir Hans Quest 22 Jahre vor Schock in einer frühen Aufnahme des Nordwestdeutschen Rundfunks. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt. Ich war nämlich 3 Jahre lang weg in Russland und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. Das älteste erhaltene Hörspiel mit Hans Quest. Draußen vor der Tür, ein berühmtes Nachkriegsdrama. Hans Quest ist dieser Beckmann, der den Zweiten Weltkrieg und die Gefangenschaft überlebt hat und nun verloren ist. Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann, so wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Deswegen habe ich keinen Vornamen mehr, verstehst du? Ein Heimkehrer mit gebrochener Persönlichkeit. Eine Aufnahme von 1947. Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt war ein großer Erfolg, zunächst im Radio, dann auch als Theaterstück. Bis in die 70er Jahre inszenierte Hans Quest gut 2 Dutzend Hörspiele für mehrere Sendeanstalten. Doch bekannter wurde er zunächst als Regisseur von Heimatfilmen. Ein wunderschönes Fleckchen Erde, das Wachauer Land. Zu beiden Seiten der Donau Weinberge, auf denen ein himmlischer Tropfen gedeiht. Ruinen und Burgen und kleine romantische Städtchen, die man kaum kennt. Und jetzt singen Sie bitte mit. Die Lindenwirtin vom Donaustrand, vom Donaustrand, vom Donaustrand, die ist im ganzen Bandbauer. Die Lindenwirtin vom Donaustrand, erzählt und inszeniert von Hans Quest. Ein österreichischer Heimatfilm von 1957 mit Marianne Holt, Hans Moser und Senta Berger in einem ihrer allerersten Auftritte. Quest drehte seit Mitte der 50er Jahre viele Filme dieser Art. Charlies Tante mit Heinz Rühmann war sein Debüt. Dann folgten Wenn der Vater mit dem Sohne, Der fröhliche Wanderer und Ein Mann muss nicht immer schön sein. Ein Mann muss nicht immer schön sein. Darauf kommt es gar nicht an. Nein! Die Schönheit macht es nicht alleine, das eine muss er sein, ein Mann. Ja, natürlich, er muss ein Mann sein. Das war Peter Alexander 1956. Die Zeit der Schlagerfilmchen hatte begonnen. Hans Quest inszenierte am laufenden Band. Schon im nächsten machte Walter Giller Musik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie bitte, dass wir uns kurz vorstellen. Wir hier sind Studenten aus Heidelberg, die in ihrer Freizeit Musik machen. Und das hier ist meine große Liebe. Oh, Verzeihung, ich habe mich geirrt. Das ist Gadi Graner. Sie ist gar nicht meine große Liebe, sondern sie gehört zu meinem Freund Michael Kramer. Und unser Film heißt Die große Chance. Kinoliebling Walter Giller stellte diesen Hans-Quest-Film persönlich im Trailer vor. Gardi Granas, Vera Friedberg und Gisela Schlüter waren dabei. Und Freddy Quinn zum ersten Mal in einem Musikfilm. Keine Angst, meine Damen und Herren. Dieser Film ist aus dem Leben gegriffen und nach dem Leben gedreht. Wie sich für einen richtigen Kriminalfilm gehört, kommen darin Gangster, Millionäre und andere Personen vor. 1959 kommt Quests erste Kriminalkomödie ins Kino. Nick Knattertons Abenteuer nach den Comics von Manfred Schmidt. Und genauso holprig wie der Trailer ist auch der Film geworden. Eine Klamotte mit Karl Liefen als Knatterton. Die Personen und ihre Darsteller waren Paul Ricardo, Hans Quest. Parallel zu den Kinofilmen spielt Hans Quest seit den 60er Jahren vermehrt in Kriminalhörspielen des Bayerischen Rundfunks. Meine Damen und Herren Geschworenen, der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. Was meint er mit nicht schuldig? Und überhaupt vielen Kriminalgeschichten in Quests wichtigste Schaffensphase als Regisseur. Mr. Wallace, ich untersuche einen Mordfall. Mhm. Vor 14 Tagen ist bei uns ein junges Mädchen erwürgt, aufgefunden worden. Mhm. Auf diesem Foto hier tragen Sie einen Schal, sogar einen sehr hübschen Schal. Dürfte ich ihn mir vielleicht ganz kurz einmal ansehen, Sir? Was mein Halstuch? Ja, Sir. 1962. Das Halstuch war eine WDR-Fernsehserie, die zu einem Ereignis wurde. 6 Folgen lang suchte Heinz Drache den Würger mit dem Seidentuch. Ein Straßenfeger-Krimi. Und inszeniert hatte ihn Hans Quest nach einer Vorlage des englischen Autors Francis Durbridge. Und dieser Name stand für Spannung. Hans Quest hatte schon 1960 die Durbridge-Serie Es ist soweit zum Erfolg geführt. Nach dem Halstuch folgten noch 2 Tim Fraser-Serien. Den Durbridge-Fernsehmehrteiler Die Schlüssel von 1965 drehte er nicht. Dafür spielte er selber mit. Überhaupt kam Hans Quest nun öfter auf die heimischen Bildschirme. Hier etwa in Der Kommissar. Hallo? Spreche ich mit Herrn Saume? Ja, wer ist denn da? Kriminalpolizei, Kommissar Keller. In Schwarz-Weiß gedreht. Der Kommissar war eine ZDF-Krimiserie, die ab 1969 lief. Und Erik Ode spielte die Titelfigur. In dieser Geiseldrama-Folge ruft der Ermittler bei einem Zeugen an. Und der ist natürlich Hans Quest. Es besteht die Möglichkeit, dass Weißmann Sie aufsuchen wird. Er braucht Hilfe, Geld, Kleidung. Wieso? Nein. Oder hat er sich schon an Sie gewandt? Nein, nein. Wie spricht denn der Mensch? Und nun fällt beim Kommissar der Groschen. Können Sie im Moment nicht so sprechen, wie Sie wollen? Nein. Antworten Sie jetzt nicht. Halten Sie ihn hin, bis wir kommen und legen Sie auf. Ja, so schön klackern die alten Telefone immer in dieser Krimiserie. Auch Der Kommissar hat Fernsehgeschichte geschrieben. Ein Amoklauf hieß diese Folge von 1972. Gerd Baltus spielte den besagten Ausbrecher. Dazu kamen Elisabeth Wiedemann, Götz George, Lambert Hamel, Charles Renier und Hans-Michael Rehberg. Eine Traumbesetzung. Die meisten Darstellerinnen und Darsteller gehörten zur damaligen München-Connection um den TV-Produzenten Helmut Ringelmann. Der schuf die vielen ZDF-Freitagskrimiserien. Sie wissen schon, das sind die, in denen Informationen immer dreifach wiederholt wurden und oft geschossen wurde. Oder beides. Es ist geschossen worden? Auf wen geschossen? Auf Alexander wurde geschossen, durch seine Wohnungstür hindurch. Durch wessen Tür? Alexanders Tür. Durch Alexanders Tür wurde geschossen? Ja, durch Alexanders Tür wurde geschossen, durch seine Wohnungstür hindurch. Wessen Tür? Von Alexander. Und so weiter und so weiter. Solche Texte schrieb nur Herbert Reinecker und prägte eine ganze Generation von Fernsehkrimi-Fans. Hans Quest ist hier auch dabei. 1983 in Derrick. Ist das ein Scherz? Na, das wäre aber ein ziemlich übler Scherz. Mein Name ist Derrick, Mordkommission. Wieso Mordkommission? Wenn jemand auf Rudo geschossen hat, hat er ihn ganz offensichtlich verfehlt. Offensichtlich, ja. Die Schüsse trafen den Taxifahrer. Und warum sind Sie hier? Der Täter schickte Blumen. So hieß diese Folge mit Horst Tappert, Ernst Fritz Fürbringer, Ruth Leuwerig und eben Hans Quest. 8-mal spielte Quest Episodenrollen bei Derrick und in den 80er Jahren trafen sich dort die Darstellerinnen und Darsteller wieder, die in den 50ern die Heimatfilm und in den 60ern die Kriminalfilmwelle des bundesdeutschen Nachkriegskinos geprägt hatten. Ob vor oder hinter der Kamera. Hans Quest hatte 1975 zum letzten Mal Fernsehregie geführt. Anfang der 90er sah man ihn noch bei Forsthaus Falkenau und auf dem Traumschiff. Er starb 1997 mit 81 Jahren in München. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der ARD-Krimi-Podcast. Wir sind bekanntermaßen jeden Donnerstag mit einer neuen Folge in der Audiothek und überall sonst präsent. Das Hörspiel Schock kam aus dem WDR. Das wär's für heute. Und sollten Sie noch Interesse haben, das genannte Hörspiel Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert mit Hans Quest steht komplett ebenfalls in der Audiothek im sehr empfehlenswerten Hörspiel-Podcast 100 aus 100. Dort finden Sie die beste Zusammenstellung von Radioklassikern aus 100 Jahren Hörfunk in Deutschland. Und genau wie hier werden Ihnen zu jeder dieser Produktionen die Hintergründe erklärt. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.